Streit und Kampf. Dieses Lied schrieb Erich Mühsam nach dem Kapp-Putsch 1920. Auf den Sieg der gemeinsam kämpfenden Arbeiterklasse. Nicht nötig ist's nach Schritt und Takt, gehorsam vorwärts zu marschieren. Doch wenn der Hahn der Flinte knackt, dann miteinander zugepackt und nicht den Nebenmann verlieren. Doch wenn der Hahn der Flinte knackt, dann miteinander zugepackt und nicht den Nebenmann verlieren. Schlag 20 Freiheitstheorien euch gegenseitig um die Ohren und singt nach 100 Melodien. Doch gilt es in den Kampf zu ziehen, dann sei der Gleichheit geschworen. Und singt nach 100 Melodien, doch gilt es in den Kampf zu ziehen, dann sei der Gleichheit geschworen. Aktionsprogramm, Parteistatut, Richtlinien und Verhaltungslehren schöpft nur aus allen Quellen Mut. Ein jedes Kampfsystem ist gut, das nicht versagt vor den Gewehren. Schöpft nur aus allen Quellen Mut, ein jedes Kampfsystem ist gut, das nicht versagt vor den Gewehren. Darum, solang kein Feind euch droht, verschont einander nicht mit Glossen. Doch weckt euch einst der Ruf der Not, dann weht das einige Banner rot voran den einigen Genossen. Doch weckt euch einst der Ruf der Not, dann weht das einige Banner rot voran den einigen Genossen.